Nach so vielen philosophisch-ethnologisch-literarischen Exkursen über das Eigene und das Fremde, über Okzident und Orient, über Realgeschichte und Imagination und nicht zuletzt über die richtige Haltung des Reisenden angesichts des fremden Landes wie des Lebens überhaupt, folgt nun noch eine allerletzte Geschichte aus dem Almanach der 1001 Träume. Sie handelt von der einzigen westöstlichen Begegnung, die uns vollkommen gelungen scheint. Von ihr strahlt eine solche Versöhnlichkeit aus, wie von Goethes Utopie Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Es ist dies die Geschichte der Lady Mary Montagu, nach der Wirklichkeit fabuliert, von Arno Schmidt. Mary Lady Montagu war 1690 in Nottinghamshire geboren, zeigte besondere geistige Anlagen und wurde daher versuchsweise zu allem Unterricht, den ihr Bruder in Wissenschaften sowie alten und neuen Sprachen erhielt, mitzugelassen. So erwarb sie sich eine wirkliche gelehrte Bildung. Mit 20 Jahren wurden ihre Übersetzungen aus dem Griechischen gedruckt und heiratete 1712 den englischen Gesandten zu Istanbul. Sogleich begann sie mit der Abfassung berühmt gewordener Briefe, das heißt eigentlich von vornherein für den Druck bestimmter Reiseberichte und Essays in Briefform, die nicht nur durch ihren damals äußerst exotisch spannenden Inhalt wirkten, sondern auch tatsächlich so munter und elegant geschrieben waren, dass sie in 11 Sprachen übersetzt und überall in Europa gelesen wurden. Nun ist es ja bekanntlich so, dass selbst dem gewandtesten Plauderer, dem geschicktesten Journalisten zuweilen der Stoff ausgeht, zumal, wenn er die Eitelkeit besitzt, immer Neues, Unerhörtes und noch nie Gesehenes als Erster schildern zu wollen. Und da bot gerade die damalige Türkei ein Thema, geheimnisvoll und pikant wie keines, die Harems des Sultans. Gelehrt und neugierig, ja, fürwitzig von Natur, wie es dem geborenen Reisenden wohl ansteht, erkannte Lady Montagu die Aufgabe und wendete sich an einen der vornehmsten Eunuchen und Haremswächter, um ihn zu bestechen und von ihm die Erlaubnis zu erkaufen, für ein Stündchen den Notizblock im Händchen das Serail durchstöbern zu dürfen. Vergebens. Der Dicke war unerbittlich. Er wusste wohl nur zu gut, was ihm blühen konnte. Zähneknirschend und mit dem fashionablen Füßchen aufstampfend, legte Milady fürs Erste ihren Plan ad acta und versuchte sich an harmloseren Stoffen. Vor allem, da ihr Gatte ihr aufs Energischste dergleichen Experimente im Schatten des Großherrn untersagte. Wenig später musste Lord Montagu eine Dienstreise nach Kreta antreten, worauf Milady, durch sein Verbot noch halsstarriger geworden, zum anderen Male den Eunuchen aufsuchte und ihm das Doppelte des ersten Betrages bot. Merkwürdigerweise willigte er jetzt sofort ein. Er nahm die Lady bei der Hand und geleitete sie in die prächtigsten 1001-nächtig geschmückten, labyrinthisch verworrenen Gemächer von Zimmer zu Zimmer, bis sie endlich in eines traten, wo im Kreise der lieblichsten Odalisken wer auf dem Divan lümmelte? Seine Majestät, Sultan Ahmed, der Dritte dieses Namens. Wohlgefällig musterte er die hochschlanke, hellblonde und blauäugige Tochter Albions und warf ihr, ohne die kostbar inkrustierte Wasserpfeife von den Lippen zu lassen, sein Schnupftuch zu. Das Zeichen, dass sie Wohlgefallen vor seinen Augen gefunden habe und bestimmt sei, zur Belohnung die Nacht bei ihm verbringen zu dürfen. So schmeichelhaft einer Dame auch dergleichen Anerkennung als solche sein mag, so kam sie doch etwas überraschend. Schon erschien der Kisla Aga, der Chef der schwarzen Verschnittenen, kündete ihr die Ehre offiziell an. Die Odalisken sprangen auf, beneideten und beglückwünschten die neue Schwester und führten sie ins Bad, wo wohlgeübte Friseusen und Kosmetikerinnen die Lady nach allen Regeln der Kunst wuschen, frisierten, parfümierten und färbten. Nämlich die Nägel der Finger und Zehen, Fingerspitzen, Handflächen, Fußsohlen und andere Körperteile mit dem orangeroten Henna. Kaum hatte sie diese Stationen passiert, als sie auch schon in ein besonderes Zimmer geführt wurde. Ein Bote brachte das in solchen Fällen übliche kostbare Geschenk. Tja, und dann erschien eben seine Majestät. Als Lord Montague zurückkehrte, sah er auf der Stelle, was vorgefallen war. Denn Henna-Farbe hält wochenlang und er kannte die Bedeutung solcher Bemalungen. Der häusliche Friede war dahin. In England ließ er sich von seiner Gattin scheiden und ihren Sohn Edward öffentlich für einen Bankert des Sultans erklären. Damit könnte die Geschichte eigentlich aus sein. Aber dieser Sohn, Edward Worthley Montague, 1714 bis 1776, ist so interessant, dass sein Biogramm, und sei es als Beitrag zum Studium der Rassenmischung, als Kommentar fast unerlässlich erscheint. Er war in seiner Jugend der Liebling der Mutter, die ihm allen Willen ließ. Dreimal entlief er von der Westminster-Schule und wurde dreimal zurückgebracht. Einige Jahre lang nahm er dann seinen Sitz im Oberhaus ein, wo man ihn als Redner schätzte. Auch in den gelehrten Londoner Zirkeln seiner Zeit verkehrte er gern. Aber immer wieder trieb ihn eine unbezähmbare Unruhe fort und er durchstreifte die Welt bis an seinen Tod. Besonders besuchte er immer wieder den vorderen Orient. Er nahm in der Türkei den Islam an und befolgte künftig auf allen seinen weiteren Reisen die mohammedanischen Gebräuche gewissenhaft und ohne Spott. Sein Lager war die Erde, seine Nahrung meist Reis, sein Getränk Wasser. An Genüssen kannte er nur Kaffee und Tabak. Auch unterhielt er neben seiner gesetzesmäßigen Gattin noch einen Harem. Seine Bekannten gaben dem Sonderling das Zeugnis, dass er ein glänzender Gesellschafter war, der auf die anziehendste Weise in sich vereinigte heitere Laune, französische Lebhaftigkeit und türkische Gravität. Südwestfunk, zweites Programm mit der Soiree. Wir brachten 1001 Traum, Bilderwelt des Orients und Weltbilder des Okzidents von Renate Greinacher. Außer der Autorin sprachen Andrea Gabriel, Gertraud Heise, Marianne Lochert, Jürgen Andreas, Hans-Peter Bögel, Gunther Krämer, Harald Körner, Peter Lieck, Karl Rudolf Menke, Arnold Richter, Manfred Schradi und Helmut Wöstmann. Die Leitung der Sendung hatte Heinz Nesselrath.